Am 4. September. Ja, es ist so. Wie die Natur sich zum Herbste neigt, wird es Herbst in mir und um mich her. Meine Blätter werden gelb und schon sind die Blätter der benachbarten Bäume abgefallen. Hab ich dir nicht einmal von einem Bauerburschen geschrieben, gleich da ich herkam? Jetzt erkundigte ich mich wieder nach ihm in Walheim. Es hieß, er sei aus dem Dienste gejagt worden und niemand wollte was weiter von ihm wissen. Gestern traf ich ihn von ungefähr auf dem Wege nach einem anderen Dorfe. Ich redete ihn an und er erzählte mir seine Geschichte, die mich doppelt und dreifach gerührt hat, wie du leicht begreifen wirst, wenn ich sie dir wiedererzähle. Doch wozu das alles? Warum behalte ich nicht für mich, was mich ängstigt und kränkt? Warum betrüb ich noch dich? Warum gebe ich dir immer Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu schelten? Sei es denn, auch das mag zu meinem Schicksal gehören. Mit einer stillen Traurigkeit, in der ich ein wenig scheues Wesen zu bemerken schien, antwortete der Mensch mir erst auf meine Fragen, aber gar bald offener, als wenn er sich und mich auf einmal wiedererkennte, gestand er mir seine Fehler, klagte er mir sein Unglück. Könnt ich dir, mein Freund, jedes seiner Worte vor Gericht stellen? Er bekannte, ja, er erzählte mit einer Art von Genuss und Glück der Wiedererinnerung, dass die Leidenschaft zu seiner Hausfrau sich in ihm tagtäglich vermehrt, dass er zuletzt nicht gewusst habe, was er tue, nicht, wie er sich ausdrückte, wo er mit dem Kopfe hingesollt. Er habe weder essen noch trinken noch schlafen können. Es habe ihm an der Kehle gestockt. Er habe getan, was er nicht tun sollen. Was ihm aufgetragen worden, hab er vergessen. Er sei als wie von einem bösen Geist verfolgt gewesen, bis er eines Tages, als er sie in einer obern Kammer gewusst, ihr nachgegangen, ja, vielmehr ihr nachgezogen worden sei. Da sie seinen Bitten kein Gehör gegeben, hab er sich ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen. Er wisse nicht, wie ihm geschehen sei, und nehme Gott zum Zeugen, dass seine Absichten gegen sie immer redlich gewesen und dass er nichts sehnlicher gewünscht, als dass sie ihn heiraten, dass sie mit ihm ihr Leben zubringen möchte. Da er eine Zeit lang geredet hatte, fing er an zu stocken, wie einer, der noch etwas zu sagen hat und sich es nicht herauszusagen getraut. Endlich gestand er mir auch mit Schüchternheit, was sie ihm für kleine Vertraulichkeiten erlaubt und welche Nähe sie ihm vergönnet. Er brach zwei, dreimal ab und wiederholte die lebhaftesten Protestationen, dass er das nicht sage, um sie schlecht zu machen, wie er sich ausdrückte, dass er sie liebe und schätze wie vorher, dass so etwas nicht über seinen Mund gekommen sei und dass er es mir nur sage, um mich zu überzeugen, dass er kein ganz verkehrter und unsinniger Mensch sei. Und hier, mein Bester, fange ich mein altes Lied wieder an, das ich ewig anstimmen werde. Könnt ich dir den Menschen vorstellen, wie er vor mir stand, wie er noch vor mir steht? Könnt ich dir alles recht sagen, damit du fühltest, wie ich an seinem Schicksal teilnehme, teilnehmen muss? Doch genug. Da du auch mein Schicksal kennst, auch mich kennst, so weißt du nur zu wohl, was mich zu allen Unglücklichen, was mich besonders zu diesem Unglücklichen hinzieht. Da ich das Blatt wieder durchlese, sehe ich, dass ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzudenken lässt. Sie erwehrte sich sein, ihr Bruder kam dazu, der ihn schon lange gehasst, der ihn schon lange aus dem Hause gewünscht hatte, weil er fürchtet, durch eine neue Heirat der Schwester werde seinen Kindern die Erbschaft entgehen, die ihnen jetzt, da sie kinderlos ist, schöne Hoffnungen gibt. Dieser habe ihn gleich zum Hause hinausgestoßen und einen solchen Lärm von der Sache gemacht, dass die Frau, auch selbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte aufnehmen können. Jetzt habe sie wieder einen anderen Knecht genommen. Auch über den, sage man, sei sie mit dem Bruder zerfallen, und man behaupte für gewiss, sie werde ihn heiraten. Aber er sei fest entschlossen, das nicht zu erleben. Was ich dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzärtelt. Ja, ich darf wohl sagen, schwach habe ich's erzählt. Und vergröbert habe ich's, indem ich's mit unseren hergebrachten sittlichen Worten vorgetragen habe. Diese Liebe, diese Treue, diese Leidenschaft ist also keine dichterische Erfindung. Sie lebt. Sie ist in ihrer größten Reinheit unter der Klasse von Menschen, die wir ungebildet, die wir roh nennen. Wir Gebildeten. Zu nichts Verbildeten. Lies die Geschichte mit Andacht, ich bitte dich. Ich bin heute still, indem ich das hinschreibe. Du siehst an meiner Hand, dass ich nicht so strudle und sudle wie sonst. Lies, mein Geliebter, und denke dabei, dass es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ja, so ist mir's gegangen. So wird mir's gehen, und ich bin nicht halb so brav, nicht halb so entschlossen als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu vergleichen mich fast nicht getraue. Am 5. September. Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufs Land geschrieben, wo er sich Geschäfte wegen aufhielt. Es fing an: »Bester, Liebster, komme, sobald du kannst. Ich erwarte dich mit 1000 Freuden.« Ein Freund, der hereinkam, brachte Nachricht, dass er wegen gewisser Umstände so bald noch nicht zurückkehren würde. Das Billett blieb liegen und fiel mir abends in die Hände. Ich las es und lächelte. Sie fragte, worüber? »Was die Einbildungskraft für ein göttliches Geschenk ist«, rief ich aus. Ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu missfallen, und ich schwieg. Am 6. September. Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloss, meinen blauen, einfachen Frack, in dem ich mit Lotten zum ersten Male tanzte, abzulegen. Er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu. Ganz will es doch die Wirkung nicht tun. Ich weiß nicht. Ich denke, mit der Zeit soll mir der auch lieber werden. Am 12. September. Sie war einige Tage verreist, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube, sie kam mir entgegen, und ich küsste ihre Hand mit 1000 Freuden. Ein Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. »Einen neuen Freund«, sagte sie und lockte ihn auf ihre Hand. »Er ist meinen Kleinen zugedacht. Er tut gar zu lieb. Sehen Sie ihn an. Wenn ich ihm Brot gebe, flattert er mit den Flügeln und pickt so artig. Er küsst mich auch. Sehen Sie.« Als sie dem Tierchen den Mund hinhielt, drückte es sich so lieblich in die süßen Lippen, als wenn es die Seligkeit hätte fühlen können, die es genoss. »Er soll sie auch küssen«, sagte sie und reichte den Vogel herüber. Das Schnäbelchen machte den Weg von ihrem Munde zu dem meinigen, und die pickende Berührung war wie ein Hauch, eine Ahnung liebevollen Genusses. »Sein Kuss«, sagte ich, »ist nicht ganz ohne Begierde. Er sucht Nahrung und kehrt unbefriedigt von der leeren Liebkosung zurück.« »Er isst mir auch aus dem Munde«, sagte sie. Sie reichte ihm einige Brosamen mit ihren Lippen, aus denen die Freuden unschuldig teilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten. Ich kehrte das Gesicht weg. Sie sollte es nicht tun, sollte nicht meine Einbildungskraft mit diesen Bildern himmlischer Unschuld und Seligkeit reizen und mein Herz aus dem Schlafe, in den es manchmal die Gleichgültigkeit des Lebens wiegt, nicht wecken. Und warum nicht? Sie traut mir so. Sie weiß, wie ich sie liebe. Am 15. September. Man möchte rasend werden, Wilhelm, dass es Menschen geben soll ohne Sinn und Gefühl, an dem wenigen, was auf Erden noch einen Wert hat. Du kennst die Nussbäume, unter denen ich bei dem ehrlichen Pfarrer mit Lotten gesessen, die herrlichen Nussbäume, die mich, Gott weiß, immer mit dem größten Seelenvergnügen füllten. Wie vertraulich sie den Pfarrhof machten, wie kühl und wie herrlich die Äste waren, und die Erinnerung bis zu den ehrlichen Geistlichen, die sie vor vielen Jahren pflanzten. Der Schulmeister hat uns den einen Namen oft genannt, den er von seinem Großvater gehört hatte, und so ein braver Mann soll er gewesen sein, und sein Andenken war immer heilig unter den Bäumen. Ich sage dir, dem Schulmeister standen die Tränen in den Augen, da wir gestern davon redeten, dass sie abgehauen worden. Abgehauen! Ich möchte toll werden. Ich könnte den Hund ermorden, der den ersten Hieb dran tat. Ich, der ich mich vertrauern könnte, wenn so ein paar Bäume in meinem Hofe stünden und einer davon stürbe vor Alter ab, ich muss zusehen. Lieber Schatz, eins ist doch dabei, was Menschengefühl ist. Das ganze Dorf murrt, und ich hoffe, die Frau Pfarrerin soll es an Butter und Eiern und übrigem Zutrauen spüren, was für eine Wunde sie ihrem Orte gegeben hat. Denn sie ist es, die Frau des neuen Pfarrers. Unser Alter ist auch gestorben, ein hageres, kränkliches Geschöpf, das sehr Ursache hat, an der Welt keinen Anteil zu nehmen, denn niemand nimmt Anteil an ihr. Eine Närrin, die sich abgibt, gelehrt zu sein, sich in die Untersuchung des Kanons meliert, gar viel an der neumodischen, moralisch-kritischen Reformation des Christentums arbeitet und über Laffert das Schwärmereien die Achseln zuckt, eine ganz zerrüttete Gesundheit hat und deswegen auf Gottes Erdboden keine Freude. So einer Kreatur war es auch allein möglich, meine Nussbäume abzuhauen. Siehst du, ich komme nicht zu mir. Stelle dir vor, die abfallenden Blätter machen ihr den Hof unrein und dumpfig. Die Bäume nehmen ihr das Tageslicht. Und wenn die Nüsse reif sind, so werfen die Knaben mit Steinen danach. Und das fällt ihr auf die Nerven. Das stört sie in ihren tiefen Überlegungen, wenn sie Kennicott, Semmler und Michaelis gegeneinander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die Alten, so unzufrieden sah, sagte ich, »Warum habt ihr es gelitten?« »Wenn der Schulze will hierzulande«, sagten sie, »was kann man machen?« Aber eins ist recht geschehen. Der Schulze und der Pfarrer, der doch auch von seiner Frau Grillen, die ihm ohne dies die Suppen nicht fett machen, was haben wollte, dachten es miteinander zu teilen. Da erfuhr es die Kammer und sagte, »Hier herein!« Denn sie hatte noch alte Prätensionen an den Teil des Pfarrhofes, wo die Bäume standen, und verkaufte sie an den Meistbietenden. Sie liegen. Oh, wenn ich Fürst wäre, ich wollte die Pfarrerin, den Schulzen und die Kammer. Fürst. Ja, wenn ich Fürst wäre, was kümmerten mich die Bäume in meinem Lande? Am 10. Oktober. Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir es schon wohl. Sieh, und was mich verdrießt ist, dass Albert nicht so beglückt zu sein scheinet, als er hoffte, als ich zu sein glaubte, wenn, ich mache nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken, und mich dünkt deutlich genug. Am 12. Oktober. Ossian hat in meinem Herzen den Homer verdrängt. Welch eine Welt, in die der Herrliche mich führt. Zu wandern über die Heide, umsaust vom Sturmwinde, der in dampfenden Nebeln die Geister der Väter im dämmernden Lichte des Mondes hinführt. Zu hören vom Gebirge her, im Gebrülle des Waldstroms, halbverwehtes Ächzen der Geister aus ihren Höhlen. Und die Wehklagen des zu Tode sich jammernden Mädchens um die vier moosbedeckten, grasbewachsenen Steine des Edelgefallenen, ihres Geliebten. Wenn ich ihn dann finde, den wandelnden, grauen Barden, der auf der weiten Heide die Fußstapfen seiner Väter sucht und, ach, ihre Grabsteine findet, und dann jammernd nach dem lieben Sterne des Abends hinblickt, der sich ins rollende Meer verbirgt, und die Zeiten der Vergangenheit in des Helden Seele lebendig werden, da noch der freundliche Strahl den Gefahren der Tapferen leuchtete und der Mond ihr begrenztes, siegrückkehrendes Schiff beschien. Wenn ich den tiefen Kummer auf seiner Stirn lese, den letzten verlassenen Herrlichen in aller Ermattung dem Grabe zuwanken sehe, wie er immer neue, schmerzlich glühende Freuden in der kraftlosen Gegenwart der Schatten seiner Abgeschiedenen einsaugt und nach der kalten Erde, dem hohen, wehenden Grase niedersieht und ausruft, »Der Wanderer wird kommen, kommen, der mich kannte in meiner Schönheit, und fragen, wo ist der Sänger, Fingals trefflicher Sohn? Sein Fußtritt geht über mein Grab hin, und er fragt vergebens nach mir auf der Erde.« O Freund, ich möchte gleich einem edlen Waffenträger das Schwert ziehen, meinen Fürsten von der zückenden Qual des langsam absterbenden Lebens auf einmal befreien und dem befreiten Halbgott meine Seele nachsenden. Am 19. Oktober. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle. Ich denke oft, wenn du sie nur einmal an dieses Herz drücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt sein. Am 26. Oktober. Ja, es wird mir gewiss, lieber, gewiss und immer gewisser, dass an dem Dasein eines Geschöpfes wenig gelegen ist, ganz wenig. Es kam eine Freundin zu Lotten, und ich ging herein ins Nebenzimmer, ein Buch zu nehmen, und konnte nicht lesen, und dann nahm ich eine Feder zu schreiben. Ich hörte sie leise reden. Sie erzählten einander unbedeutende Sachen, Stadtneuigkeiten, wie diese heiratet, wie jene krank, sehr krank ist. Sie hat einen trockenen Husten, die Knochen stehen ihr zum Gesichte heraus und kriegt Ohnmachten. Ich gebe keinen Kreuzer für ihr Leben, sagte die eine. Der NN ist auch so übel dran, sagte Lotte. Er ist schon geschwollen, sagte die andere. und meine lebhafte Einbildungskraft versetzte mich ans Bett dieser Armen. Ich sah sie, mit welchem Widerwillen sie dem Leben den Rücken wandten, wie sie... Wilhelm und meine Weibchen redeten davon, wie man eben davon redet, dass ein Fremder stirbt. Und wenn ich mich umsehe und sehe das Zimmer an und rings um mich Lottens Kleider und Alberts Skripturen und diese Möbel, in denen ich nun so befreundet bin, sogar diesen Dintenfass, und denke, siehe, was du nun diesem Hause bist, alles in allem. Deine Freunde ehren dich, du machst oft ihre Freude und deinem Herzen scheint es, als wenn es ohne sie nicht sein könnte. Und doch, wenn du nun gingst, wenn du aus diesem Kreise schiedest, würden sie, wie lange würden sie die Lücke fühlen, die dein Verlust in ihr Schicksal reißt? Wie lange? Oh, so vergänglich ist der Mensch, dass er auch da, wo er seines Daseins eigentliche Gewissheit hat, da, wo er den einzigen wahren Eindruck seiner Gegenwart macht, in dem Andenken, in der Seele seiner Lieben, dass er auch da verlöschen, verschwinden muss. Und das so bald. Am 27. Oktober. Ich möchte mir oft die Brust zerreißen und das Gehirn einstoßen, dass man einander so wenig sein kann. Ach, die Liebe, Freude, Wärme und Wonne, die ich nicht hinzubringe, wird mir der andere nicht geben. Und mit einem ganzen Herzen voll Seligkeit werde ich den anderen nicht beglücken, der kalt und kraftlos vor mir steht. Am 27. Oktober abends. Ich habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles. Ich habe so viel, und ohne sie wird mir alles zu nichts. Am 30. Oktober. Wenn ich nicht schon 100 Mal auf dem Punkte gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen, weiß der große Gott, wie einem das tut, so viele Liebenswürdigkeit vor einem herumkreuzen zu sehen und nicht zugreifen zu dürfen. Und das Zugreifen ist doch der natürlichste Trieb der Menschheit. Greifen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt? Und ich? Am 3. November. Weiß Gott, ich lege mich so oft zu Bette mit dem Wunsche, ja manchmal mit der Hoffnung, nicht wieder zu erwachen. Und morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder und bin elend. Oh, dass ich launisch sein könnte, könnte die Schuld aufs Wetter, auf einen Dritten, auf eine fehlgeschlagene Unternehmung schieben, so würde die unerträgliche Last des Unwillens doch nur halb auf mir ruhen. Wehe mir, ich fühle zu wahr, dass an mir alle Schuld liegt, nicht Schuld, genug, dass in mir die Quelle alles Elendes verborgen ist, wie ehemals die Quelle aller Seligkeiten. Bin ich nicht noch eben derselbe, der ehemals in aller Fülle der Empfindung herumschwebte, dem auf jedem Tritte ein Paradies folgte, der ein Herz hatte, eine ganze Welt liebevoll zu umfassen? Und dies Herz ist jetzt tot. Aus ihm fließen keine Entzückungen mehr. Meine Augen sind trocken und meine Sinne, die nicht mehr von erquickenden Tränen gelabt werden, ziehen ängstlich meine Stirn zusammen. Ich leide viel, denn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war. Die heilige, belebende Kraft, mit der ich Welten um mich schuf, sie ist dahin. Wenn ich zu meinem Fenster hinaus an den fernen Hügel sehe, wie die Morgensonne über ihn her den Nebel durchbricht und den stillen Wiesengrund bescheint und der sanfte Fluss zwischen seinen entblätterten Weiden zu mir herschlängelt, oh, wenn da diese herrliche Natur so starr vor mir steht wie ein lackiertes Bildchen und alle die Wonne keinen Tropfen Seligkeit aus meinem Herzen herauf in das Gehirn pumpen kann, und der ganze Kerl vor Gottes Angesicht steht wie ein versiegter Brunnen, wie ein verlechter Eimer. Ich habe mich oft auf den Boden geworfen und Gott um Tränen gebeten, wie ein Ackersmann um Regen, wenn der Himmel Ehren über ihm ist und um ihn die Erde verdürstet. Aber ach, ich fühle es. Gott gibt Regen und Sonnenschein nicht unserem ungestümen Bitten. Und jene Zeiten, deren Andenken mich quält, warum waren sie so selig? Als weil ich mit Geduld seinen Geist erwartete und die Wonne, die er über mich ausgoss, mit ganzem, innig dankbarem Herzen aufnahm. Am 8. November. Sie hat mir meine Exzesse vorgeworfen. Ach, mit so viel Liebenswürdigkeit. Meine Exzesse, dass ich mich manchmal von einem Glase Weine verleiten lasse, eine Bouteille zu trinken. Tun Sie es nicht, sagte sie. Denken Sie an Lotten. Denken, sagte ich. Brauchen Sie mir das zu heißen? Ich denke nicht. Sie sind immer vor meiner Seele. Heute saß ich an dem Flecke, wo Sie neulich aus der Kutsche stiegen. Sie redete was anders, um mich nicht tiefer in den Text kommen zu lassen. Bester, ich bin dahin. Sie kann mit mir machen, was sie will. Am 15. November. Ich danke dir, Wilhelm, für deinen herzlichen Anteil, für deinen wohlmeinenden Rat und bitte dich, ruhig zu sein. Lass mich ausdulden. Ich habe bei aller meiner Mühseligkeit noch Kraft genug durchzusetzen. Ich ehre die Religion, das weißt du. Ich fühle, dass sie manchem ermatteten Stab, manchem verschmachtenden Erquickung ist. Nur, kann sie denn, muss sie denn das einem jeden sein? Wenn du die große Welt ansiehst, so siehst du Tausende, denen sie es nicht war, Tausende, denen sie es nicht sein wird, gepredigt oder ungepredigt. Und muss sie mir es denn sein? Sagt nicht selbst der Sohn Gottes, dass die um ihn sein würden, die ihn der Vater gegeben hat? Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin? Wenn mich nun der Vater für sich behalten will, wie mir mein Herz sagt? Ich bitte dich, lege das nicht falsch aus. Sieh nicht etwa Spott in diesen unschuldigen Worten. Es ist meine ganze Seele, die ich dir vorlege. Sonst wollte ich lieber, ich hätte geschwiegen. Wie ich denn über alles das, wovon jedermann so wenig weiß, als ich nicht gern ein Wort verliere? Was ist es anders als Menschenschicksal, sein Maß auszuleiden, seinen Becher auszutrinken? Und ward der Kelch dem Gott vom Himmel auf seiner Menschenlippe zu bitter? Warum soll ich groß tun und mich stellen, als schmeckte er mir süß? Und warum sollte ich mich schämen, in dem schrecklichen Augenblick, da mein ganzes Wesen zwischen Sein und Nichtsein zittert, da die Vergangenheit wie ein Blitz über dem finstern Abgrunde der Zukunft leuchtet und alles um mich her versinkt und mit mir die Welt untergeht? Ist es da nicht die Stimme der ganz in sich gedrängten, sich selbst ermangelnden und unaufhaltsam hinabstürzenden Kreatur, in den innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenden Kräfte zu knirschen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sollte ich mich des Ausdruckes schämen? Sollte mir es vor dem Augenblicke bange sein, da ihm der nicht entging, der die Himmel zusammenrollt wie ein Tuch? Am 21. November. Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, dass sie ein Gift bereitet, das mich und sie zugrunde richten wird. Und ich mit voller Wollust schlürfe den Becher aus, den sie mir zu meinem Verderben reicht. Was soll der gütige Blick, mit dem sie mich manchmal ansieht, die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Gefühls aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet. Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand und sagte, »Adieu, lieber Werther.« »Lieber Werther?« Es war das erste Mal, dass sie mich lieber hieß, und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir 100-mal wiederholt, und gestern Nacht, da ich zu Bette gehen wollte und mit mir selbst allerlei schwatzte, sagte ich so auf einmal, »Gute Nacht, lieber Werther.« und musste hernach selbst über mich lachen. Am 22. November. Ich kann nicht beten, lass mir sie, und doch kommt sie mir oft als die meine vor. Ich kann nicht beten, gib mir sie, denn sie ist eines andern. Ich witzle mich mit meinen Schmerzen herum, wenn ich mir's nachließe, es gäbe eine ganze Litanei von Antithesen. Am 24. November. Sie fühlt, was ich dulde. Heute ist mir ihr Blick tief durchs Herz gedrungen. Ich fand sie allein. Ich sagte nichts, und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr das Leuchten des trefflichen Geistes, das war alles vor meinen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blick wirkte auf mich, voll Ausdruck des innigsten Anteils, des süßesten Mitleidens. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen werfen? Warum durfte ich nicht an ihrem Halse mit 1000 Küssen antworten? Sie nahm ihre Zuflucht zum Klavier und hauchte mit süßer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen. Es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, jene süßen Töne in sich zu schlürfen, die aus dem Instrument hervorquollen, und nur der heimliche Widerschall aus dem reinen Munde zurückklänge. Ja, wenn ich dir das so sagen könnte. Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur, nie will ich es wagen, einen Kuss euch aufzudrücken, Lippen, auf denen die Geister des Himmels schweben. Und doch, ich will. Ha, siehst du, das steht wie eine Scheidewand vor meiner Seele, diese Seligkeit. Und dann untergegangen, diese Sünde abzubüßen. Sünde?